bei den Göttern. Mein Wille ist es nicht, dass alle Christen getötet und misshandelt werden sollen. Das aber finde ich in Ordnung und befehle es hiermit, dass allen, die dem Glauben ihrer Väter treu geblieben sind, ein Vorzug eingeräumt wird. Das Christentum vermag weder Staatsmänner zu bilden, noch männlichen Mut oder vaterländische Gesinnung einzuflößen. Es ist dazu ebenso wenig in der Lage wie seine Mutter das Judentum. Einen Feldherrn wie Alexander oder einen Cäsar zeigt mir bei den Juden, geschweige denn bei den Christen. Kaiser Julian.